geschahen beim Tod Jesu Wunder, sagt die Heilige Schrift ganz klar und eindeutig. Ja. Viele Wunder sind geschehen beim Tod Jesu Christi. Es hat sich die Sonne verfinstert, die Erde bebte, die Gräber öffneten sich und viele Tote standen auf. Verschiedenste Wunder gegeben, die ganze Natur ist durcheinander gekommen. Ja, Kirchenväter schön auslegen. Die ganze Natur entsetzt sich vor diesem schaurigen Spektakel, dass die Geschöpfe den Schöpfer zu Tode gebracht haben, sozusagen, der menschlichen Natur Jesu Christi, der göttlichen Person, die hier der menschlichen Natur Jesu Christi leidet.